بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Tohe, wir haben den Koran nicht auf dich als Offenbarung hinabgesandt, damit du unglücklich bist, sondern als Erinnerung für denjenigen, der gottesfürchtig ist. Eine Offenbarung von demjenigen, der die Erde und die hohen Himmel erschaffen hat. Der Allerbarmer ist über dem Thron erhaben. Ihm gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und was dazwischen und was unter dem feuchten Erdreich ist. Und wenn du deine Worte laut vernehmbar äußerst, gewiss, so weiß er ja das Geheime und was noch verborgener ist. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm. Sein sind die schönsten Namen. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Ist zu dir die Geschichte Moses gekommen, als er ein Feuer sah und zu seinen Angehörigen sagte: Bleibt hier, ich habe ein Feuer wahrgenommen. Vielleicht kann ich euch davon ein brennendes Stück Holz bringen oder am Feuer eine Wegweisung finden. Als er dorthin kam, wurde ihm zugerufen: O Moses, gewiss, ich bin dein Herr, so ziehe deine Schuhe aus. Du befindest dich im geheiligten Tal Tur. Und ich habe dich erwählt. So höre auf das, was als Offenbarung eingegeben wird. Gewiss, ich bin Allah. Es gibt keinen Gott außer mir. So diene mir und verrichte das Gebet zu meinem Gedenken. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. Gewiss, die Stunde kommt. Ich hielte sie beinahe ganz verborgen, damit jeder Seele das vergolten wird, worum sie sich bemüht. So lasse denn nicht denjenigen dich von ihr abhalten, der nicht an sie glaubt und seiner Neigung folgt, sonst würdest du dich ins Verderben stürzen. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. Und was ist das da in deiner Rechten, o Moses? Er sagte: Es ist mein Stock, auf den ich mich stütze, und mit dem ich für meine Schafe Blätter abschlage. Und ich gebrauche ihn auch noch zu anderen Zwecken. Er sagte, wirf ihn hin, o Moses. Er warf ihn hin, und sogleich war er eine Schlange, die sich rasch bewegte. Er sagte, nimm sie und fürchte dich nicht, wir werden sie in ihren früheren Zustand zurückbringen. Und lege deine Hand dicht an deine Seite, unter dem Oberarm, so kommt sie weiß heraus, jedoch nicht von Übel befallen. Nimm dies als weiteres Zeichen. Auf das wir dich etwas von unseren größten Zeichen sehen lassen. اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. Geh zu Pharao, denn gewiss, er überschreitet das Maß an Frevel. Er sagte, mein Herr, weite mir meine Brust und mache mir meine Angelegenheit leicht und löse den Knoten in meiner Zunge, so dass sie meine Worte verstehen und bestelle mir von meinen Angehörigen einen, der die Last mitträgt. Aaron, meinen Bruder, festige durch ihn meine Stärke und lasse ihn an meiner Angelegenheit teilhaben, damit wir dich häufig preisen und deine häufig gedenken. Gewiss, du siehst uns wohl. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. Er sagte, deine Bitte ist dir ja gewährt, o Moses. Und wir erwiesen dir bereits ein anderes Mal eine Wohltat, als wir deiner Mutter eingaben, was als Weisung eingegeben werden sollte. Wirf ihn in den Kasten und wirf ihn ins Wasser, und das Wasser soll ihn ans Ufer setzen, so dass ihn ein Feind von mir und ein Feind von ihm aufnimmt. Und ich habe auf dich Liebe von mir gelegt, und damit du vor meinem Auge aufgezogen würdest. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. Als deine Schwester hinging und sagte, soll ich euch auf jemanden hinweisen, der ihn betreuen würde? So gaben wir dich deiner Mutter wieder, damit sie frohen Mutes und nicht traurig sei. Und du tötetest eine Seele, und da erretteten wir dich aus dem Kummer, und wir unterzogen dich einer harten Prüfung. So verweiltest du jahrelang unter den Leuten von Medien. Hierauf kamst du zu einer vorausbestimmten Zeit, o Moses. Und ich habe dich für mich auserwählt. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Geh, du und dein Bruder, mit meinen Zeichen und lasst nicht nach in meinem Gedenken. Geht zu Pharao, denn er lehnt sich auf. Und so redet mit ihm in sanften Worten, auf dass er bedenken oder sich fürchten möge. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. Sie sagten, unser Herr, gewiss wir fürchten, dass er übereilig gegen uns vorgeht oder dass er das Maß überschreitet. Er sagte, fürchtet euch nicht, ich bin gewiss mit euch, ich höre und ich sehe, was geschieht. So kommt denn zu ihm und sagt, wir beide sind Gesandte deines Herrn, lasse die Kinder Israels mit uns gehen und strafe sie nicht. Wir sind ja mit einem Zeichen von deinem Herrn zu dir gekommen und Friede sei auf demjenigen, der Rechtleitung folgt. Uns ist ja als Offenbarung eingegeben worden, dass die Strafe denjenigen überkommt, der die Botschaft für Lüge erklärt und sich abkehrt. قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. Er sagte, wer ist denn euer beider Herr, o Moses? Er sagte, unser Herr ist derjenige, der allem seine Natur gegeben und es hierauf recht geleitet hat. Er sagte, wie steht es denn mit den früheren Geschlechtern? Er sagte, das Wissen um sie ist bei meinem Herrn in einem Buch. Mein Herr irrt nicht, noch vergisst er. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. Er ist es, der euch die Erde zu einer Lagerstadt gemacht und für euch auf ihr Wege sich hinziehen und vom Himmel Wasser herabkommen lässt, womit wir dann Arten verschiedener Gewächse hervorbringen. Esst und weidet euer Vieh. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute von Verstand. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. Aus ihr haben wir euch erschaffen, und in sie bringen wir euch zurück, und aus ihr bringen wir euch ein anderes Mal hervor. Und wir zeigten ihm ja unsere Zeichen alle, aber er erklärte sie für Lüge und weigerte sich. Er sagte, bist du zu uns gekommen, um uns aus unserem Land mit deiner Zauberei zu vertreiben, o Moses? Aber wir werden dir ganz gewiss Zauberei gleicher Art bringen. So setze zwischen uns und dir eine Verabredungszeit fest, die weder wir noch du verfehlen werden, an einem Ort, der uns allen gleichermaßen recht ist.

Doch wenn dann von mir Rechtleitung zu euch kommt, dann wird derjenige, der meiner Rechtleitung folgt, nicht irre gehen und nicht unglücklich sein. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى Wer sich aber von meiner Ermahnung abwendet, der wird ein beengtes Leben führen. Und wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind zu den anderen versammeln. Er wird sagen, Mein Herr, warum hast du mich blind zu den anderen versammelt, wo ich doch sehen konnte? Er sagt, So sind auch zu dir unsere Zeichen gekommen, und doch hast du sie vergessen. Ebenso wirst du heute vergessen. So vergelten wir demjenigen, der maßlos ist und nicht an die Zeichen seines Herrn glaubt. Die Strafe des Jenseits ist wahrlich strenger und nachhaltiger. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى Ist Ihnen denn nicht deutlich geworden, wie viele Geschlechter wir vor Ihnen vernichtet haben, in deren Wohnorten Sie nun umhergehen? Darin sind wahrlich Zeichen für Leute von Verstand. Wenn es nicht ein schon früher ergangenes Wort von deinem Herrn und eine festgesetzte Frist gäbe, wäre die sofortige Strafe fürwahr unabwendbar. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى So ertrage standhaft, was sie sagen, und lobpreise deinen Herrn vor dem Aufgang der Sonne und vor ihrem Untergang, und zu verschiedenen Stunden der Nacht preise ihn, und ebenso an den Enden des Tages, auf dass du zufrieden sein mögest. Und richte nur nicht deine Augen auf das, was wir manchen von ihnen paarweise als Nießbrauch gewähren, den Glanz des diesseitigen Lebens, um sie darin der Versuchung auszusetzen. Die Versorgung deines Herrn ist besser und beständiger. Und befiehl deinen Angehörigen, das Gebet zu verrichten, und sei beharrlich darin. Wir fordern keine Versorgung von dir, wir versorgen dich, und das gute Ende gehört der Gottesfurcht. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اِهْتَدَى Und sie sagen,